Bismillah, wassalatu wassalam ala Rasulullah. Mit der 95. Frage geht es weiter. Er sagt, wer war der erste Gesandte, Ar-Rasul sozusagen? Er sagt, der erste Gesandte ist Nuh. Und darin gibt es Meinungsverschiedenheiten, sagt er. Er sagt, die Meinungsverschiedenheit ist bezüglich, geht zurück auf Prophet oder Gesandter. Denn der Unterschied zwischen Prophet und Gesandter ist, dass ein Gesandter mit einer no neuen Offenbarungsschrift kommt, neuen Gesetzen kommt. Ja, und diese verkündet. Und der Prophet ist, der verkündet nur die vorausgegangenen Offenbarungsschriften. Also bestätigt, was vorher war, bringt nichts Neues. Aber der Gesandte bringt neue. Und bezüglich dieser Sache gibt es eben Meinungsverschiedenheiten. Und die Mehrheit der Gelehrten sagen natürlich, dass es Nuh ist. Basierend auf den Beweisen, gewiss, wie er hier erwähnt, gewiss, wir haben dir Offenbarung eingegeben, wie wir Nuh und den Propheten nach ihm eingegeben haben. Und Allah subhanahu sagt, schon vor ihnen haben wir das Volk Nuhs und nach diesen die Gruppierungen der Lüge bezichtet. Ja, schon vor ihnen haben das Volk Nuhs, also die Leute, die vor euch waren, wie das Volk Nuhs, sie haben auch Nuh der Lüge bezichtigt. Und das sind die Beweise, dass Nuh a.s. der erste Prophet war. Es sind noch viel mehr als diese Sachen natürlich, dass Allah subhanahu Nuh ihm als erstes erwähnt und der Prophet s.a.w. auch in den Hadithen diese Sachen erwähnt. Er zeigt, dass Nuh a.s. der erste der Propheten beziehungsweise der Gesandten war. Prophet, der erste Prophet war Adam a.s. und der erste Gesandte Nuh a.s. So kann man das Ganze inshallah ta'ala zusammenfassen. Barakallahu fikum, bis zur nächsten Frage. Wassalamu alaikum.